Lass froh der Hirt den Krug voll Milch genießen. Den Fischen nicht der Fluss ausfließe. In meinem Dorf und anderswo sing ich den Frieden. Sing, sing ich den Frieden. Den Schwung gemeiner Arbeitskraft, die 100.000 Erntefuhren, ein Pferd von den gemeinen Fluren, auf Höfe der Genossenschaft. Stimme, Völker, Rassen, ihr alle, die ihr leben wollt, ihr Männer, Frauen, Menschen, Massen, ich sing den Frieden, schweige nicht. Mein Lied, die Welt behüten, Mensch und Maschinen, Apfelblüten, die sich ins Haar des Mädchens fliehen.